Okay, let's turn to Leviticus 26 and Dritter Mose 26. With that I'll introduce Eric. Und damit möchte ich den Eric einleiten. And then I'll put something on top of what Eric says. Und dann lege ich noch was drauf, was der Eric sagt. Leviticus 26, verse 1. Dritter Mose 26, Vers 1. Think of it in light of our church. Und denkt daran im Licht unserer Gemeinde. You shall not make for yourselves idols. Ihr sollt euch keine Götzen machen. Nothing that takes the place of God. Nichts, was die Stelle Gottes einnehmen kann. An idol is something that if you remove it, ein Götze ist etwas, das wenn du ihn wegnimmst, when you lose it, oder ihn verlierst, your life is over. Dann ist dein Leben vorbei. That's an idol. Das ist dein Götze. Can't live without it. Man kann nicht ohne das leben. It shatters your life. Es zerstört dein Leben. Doesn't mean that if we lose something, we can't be sad. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir etwas verlieren sollten, dass wir nicht traurig sein dürfen. We can't weep. Oder dass wir nicht weinen dürften. Or mourn. Oder darüber, ja, weinen. When you lose an idol, sondern, aber wenn man einen Götzen verliert, your life is shattered. Dann ist das Leben in Stücke, in Stücken. Have no idols. Macht euch keine Götzen. Nor shall you set up for yourselves an image or or a sacred pillar. Und ihr sollt euch auch kein Bild noch Steinmal aufrichten. Nor shall you place a figured stone in your land to bow down to. Auch keinen Stein mit Bildwerk setzen in eurem Lande. For I am the Lord your God. Um davor anzubeten, denn ich bin der Herr, euer Gott. You shall keep my Sabbaths. Haltet meine Sabbate. And reverence my sanctuary. Und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Right, the Sabbath rest in Christ. Die Sabbatruhe in Christus. That means don't strive. Das bedeutet keinen, also bitte, nicht streben. Sabbath ja. Means ja. We do everything from rest. Also der Sabbat bedeutet, dass wir aus der Ruhe heraus alles machen. And out of appreciation for God. Und auch aus einer Wertschätzung für Gott. Reverence my sanctuary. Also habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. The church is the temple of the living God. Und die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes, des Heiligen Gottes, denn ich bin der Herr. If you walk in my statutes, werdet ihr in meinen Satzungen wandeln and keep my commandments, und meine Gebote halten. And the Lord says, what is my commandment but to love one another as I've loved you. Der Herr sagt, was ist das Gebot? Es ist einander zu lieben, so wie ich euch geliebt habe. Make disciples of all nations. Und macht zu Jüngern alle Nationen. Two great commandments we have to follow in the church. Die zwei großen Gebote, die für uns bestimmt sind in der Gemeinde. I mean, the two great are love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Also die zwei großen sind das erste, liebe den Herrn von deinem ganzen Herzen, deiner Kraft, deiner ganzen Seele. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. The Lord said, I give you a new commandment. Und der Herr hat dann gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Love one another as I have loved you. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Okay, verse 4. Vers 4. Look what it says. Then I shall give you rains in their season. So will ich euch Regen geben zur rechten Zeit. I want to be the most blessed people on earth. Ich möchte zu dem am meisten gesegneten Volk gehören auf dieser Erde. We are. Und wir sind es ja. But if you look at 2 Corinthians 3, aber wenn ihr euch 2. Korinther 3 anschaut, we are the glory that should be in our midst should so outshine the glory that was on Moses's face. Dann soll es so sein, dass die Herrlichkeit oder der Glanz, der in unserer Mitte sein sollte, den Glanz, der auf Mose Gesicht war, überstrahlen soll. The community should be in awe of what God is doing in our midst. Also die Umgebung sollte wirklich in Staunen versetzt werden, was Gott in unserer Mitte tut. And we need to be confessing the commandments and confessing the statutes. Und wir sollten wirklich die Gesetze und Gebote bekennen. Because remember, our values are what we believe. Und bezeugen, weil unsere Werte das sind, was wir glauben. Vision is what we speak. Aber unsere Vision ist das, was wir aussprechen. And what we speak is where we're going. Und was wir aussprechen, bestimmt unsere Richtung. And learn to mutter. Und zu lernen, also zu murren. To speak under your breath. Und einfach so vor sich hinzureden. It's so powerful. Das ist etwas so Mächtiges. So often, I have to close in a prayer. Und so oft muss ich in einem Gebet zum Abschluss kommen. Und ich spreche so noch vor mich hin. Ich spreche noch, ihr könnt zwar nicht verstehen, was ich sage, ihr hört nur noch ein Geräusch. Aber ich spreche weiter, Herr. Gib, dass dieses Gebet mit deinem Geist gefüllt wird. Und lass es von dir kommen. Ich möchte nämlich im Geist beten. Lord, I'm going to share something in a moment in this small group. Herr, ich möchte jetzt in dieser kleinen Gruppe etwas sagen. Give me the right words. Gib du mir bitte die richtigen Worte. We speak. Und wir murmeln das so. And it's very powerful. Und das ist aber etwas sehr Mächtiges. And look at the reward of walking in the commandments of God. Und seht mal, was für einen Gewinn es hat, in den Gesetzen, in den Geboten Gottes zu gehen. I will give you rains in their season. Ich will euch Regen geben zur rechten Zeit. So that the land will yield its produce. Und das Land soll sein Gewächs geben. And the trees of the field will bear their fruit. Und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Indeed, your threshing will last for you until the grape gathering. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte. And the grape gathering will last until the sowing time. Und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. You will thus eat your food to the full. Und ihr sollt euer Brot die Fülle haben. And live securely in your land. Und sollt sicher in eurem Lande wohnen. I shall also grant peace in the land. Ich will Frieden geben in eurem Lande. Peace. Frieden. Wow. I used to think, peace. Ich habe früher mal gedacht, Frieden. Peace and prosperity. Prosperity. Frieden und Wohlstand. Wohlstand. Yeah, I mean, peace, prosperity. Frieden, ja, ist gut, aber Wohlstand. Now I think, peace. Und jetzt denke ich eher so in Frieden. Prosperity. Und Wohlstand. Peace. Frieden. Prosperity. Und ein bisschen Wohlstand. I'd rather have peace than prosperity. Der Frieden wäre mir lieber als der Wohlstand. And right? If you have prosperity without peace. Wenn es dir gut geht und du hast aber keinen Frieden, dann hast du nichts. But if you have peace with a little with nothing, you have at least peace. Aber wenn du Frieden hast und sonst nichts, dann hast du wenigstens einen Frieden. I shall grant peace in your land. Ich werde euch Frieden geben in eurem Land. In your personal heart, in your soul. In deine Seele hinein, in, your mind, in deine in Gedanken your family, und in deine Familie, with your friends, mit den Freunden, on the job, in der Arbeit, in, the church, in der Gemeinde, in the community, und in der Umgebung, in der ja. So that you may lie down with no one making you tremble. Dass ihr schlafet und euch niemand aufschrecke. I shall also eliminate harmful beasts from the land. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen. And no sword will pass through your land. Und kein Schwert soll durch euer Land gehen. One more verse. Ein Vers noch. But you will chase your enemies. Ihr sollt eure Feinde jagen. And they will fall before you by the sword. Und sie sollen vor euch her dem Schwert verfallen. What is the sword? Was ist das Schwert? Ephesians 6, 17. Epheser Kapitel 6, Vers 17. The sword of the Spirit is the word of God. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. The, not the Logos. Nicht das Logos, not the graphe, und nicht das Graphe, but the Rhema, sondern das Rhema. It is the spoken word. Es ist das gesprochene Wort. And our enemies will fall before us as we speak his word. Und unsere Feinde fallen vor uns nieder, wenn wir sein Wort aussprechen. Right? Take up the shield of faith, den Schild des Glaubens nehmen, and the sword of the Spirit, und das Schwert des Geistes, which is the Rhema of God. Welches ist das Wort Gottes, and das Rhema Gottes. Forth his word. Und wir sprechen sein Wort aus. And our enemies will fall before us. Und unsere Feinde werden fallen. And here's the verse. Und hier ist dieser Vers. And five of you will chase 100. Fünf von euch sollen 100 jagen. We can be talking about demons now. Könnte hier auch um Dämonen gehen. Right? Five will chase 100. Fünf von euch sollen 100 jagen. And 100 of you will chase 10. Und 100 von euch sollen 10.000 jagen. Denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Durch das Schwert des Geistes. Now this principle, five will chase 100. Dieses Prinzip, 5 werden 100 jagen, it's fantastic. Ist ein wunderbares Prinzip. But 100 will chase 10,000. Aber 100 werden 10.000 jagen. Now Eric had the opportunity to visit my second favorite church in the world. Eric hatte die Gelegenheit, meine zweitliebste Gemeinde in der ganzen Welt this zu besuchen. This is the favorite. Das ist natürlich hier die Lieblingsgemeinde. My second favorite is in California. Meine zweite ist in Kalifornien. It's a church of 5,000 kids under 28. Eine Gemeinde von 5,000 Jugendlichen, also unter 28, jungen and Erwachsenen. Eric spent more time there than we did. Und Eric hat mehr Zeit dort verbracht, I als just know wir a few das konnten. Things, but he informed me about other things. Er hat mir ein paar Dinge erzählt. Also ich wusste ein paar Dinge, aber er hat mir noch mehr darüber erzählt. I know that every summer 1,000 of these kids go on a mission. On ich weiß, dass 1,000 Jugendliche jeden Sommer auf Mission gehen. 1,000. There's a principle that we cannot underestimate in numbers. Und es gibt ein Prinzip, das wir in Zahlen ausgedrückt nicht unterschätzen können. We just have to get past this thing. Man muss einfach drüber hinausgehen. Because the image of in my mind about our church. Denn das Bild, das ich von unserer Gemeinde im Kopf habe, that maybe came from the Holy Spirit. Das vielleicht vom Heiligen Geist kam. I just in my mind I see a dark blanket over the country. Und in meinem Geist sehe ich so eine dunkle Decke, die über dem Land liegt. It just suppresses the country. Und die das Land so unterdrückt, maybe bedeckt been here for centuries. Vielleicht ist diese Decke schon seit Jahrhunderten da. And I see our church. Und ich sehe wie unsere Gemeinde. I see our building. Und ich sehe unser Gebäude. And I see the head of a spear on top of it. Und ich sehe so die Spitze eines Speeres oben auf dem and Gebäude. And I see the potential of breaking through this dark blanket. Und ich sehe einfach das Potenzial, das da ist, um diese Decke zu durchstoßen. And if you could look on top of the cloud, this black cloud. Und wenn man so oben drüber schauen könnte, über diese dunkle Wolke. Our church can burst through. Das wäre dann so, als ob unsere Gemeinde da durchstoßen like kann. One of those killer whales goes, so wie diese Orcas, diese Killerwale da durchbrechen durch die Oberfläche des Wassers. That's how I see it. Und I just see so stelle ich mir das vor. Popping through. Ich sehe einfach dieses Durchstoßen. And over there in another district, popping through. Und drüben in einem anderen Bezirk geschieht vielleicht dasselbe. And that we can pop through this blanket of darkness. Und dass wir diese Decke durchstoßen können, diese Decke, maybe diese Dunkel, for the first time in centuries. Vielleicht zum ersten Mal in Jahrhunderten. But the principle is right. Aber das here. Prinzip ist, und das steht hier. 5 will chase 100. 5 werden 100 jagen. But 100 will chase 10,000. Aber 100 werden 10,000 jagen. So how many will 500 chase? Also wie viele sind es dann, wenn 500? Half a million? Bei 500, eine halbe Million? How many will 1,000 chase? Oder 1,000? 1 million? Eine Million? How many will 3,000 chase? Wie viele werden 3,000 jagen? 50 million? 50 it Millionen? Compounds. Es summiert sich. Philip spoke about unity this morning. Und der Philipp hat heute Morgen über Einheit gesprochen. The larger we grow, je stärker das, je größer das Wachstum ist, desto größer ist auch die Herausforderung, eine Einheit zu bleiben. But if we can stay one, aber wenn wir es schaffen, Einheit zu bleiben, we are the most dangerous thing the devil can imagine. Dann sind wir das Gefährlichste, was sich der Teufel nur vorstellen and every kann. Time we grow, und jedes Mal, wenn wir ein Stück wachsen, und jedes Mal, wenn neue dazukommen, wir werden so eine Kraft, that the devil has to reckon with. Dann werden wir eine solche Kraft, mit der Teufel rechnen muss. Because he knows this principle. Denn kennt dieses Prinzip. Five of us will chase 100. Fünf jagen 100 nach. But 100 of us will chase 10,000. Aber 100 nehmen schon mit 10,000 auf. How many can 300 of us chase? Und wie viele sind es dann bei 300? And every time people are assimilated into our midst. Und jedes Mal, wenn Leute dazukommen in unsere Mitte. We have a greater potential to break through this cloud of darkness that covers the country. Dann wird das Potenzial größer, um diese dunkle Wolke zu durchstoßen, die das Land bedeckt. And we live in a wonderful place. Und wir leben an einem wunderbaren Ort. But we want it to be a wonderful place in God. Aber wir hätten gerne, dass es ein wunderbarer Ort für Gott ist. We want to see people who are happy. Wir würden gerne sehen, dass Menschen glücklich sind. Naturally speaking. Also natürlich gesprochen. Be blessed by the living God. Aber auch gesegnet mit einem lebendigen and this Gott. Is going to come through the swords that we carry. Und das kommt eigentlich nur durch diese Schwerter, diese geistlichen, die wir tragen. How we carry these swords. Und wie wir diese Schwerter tragen. And how we speak against the devil. Und wie wir dem Teufel mit Worten and begegnen. And what we choose to say when we hear something or are confronted with a circumstance. Und wie wir die Worte wählen, wenn wir uns gegenüberstehen dem Teufel oder einer Situation. Somebody, oder jemand sagt etwas über jemand anderen. How about this? Wie wäre es damit? It's none of my business. They stand or fall before their master. Also das geht mich nichts an. Dieser Mensch steht und fällt seinem eigenen Herrn. Romans 14. Römer 14. It's not my business. Es geht mich nichts an. And to constantly use the word. Und immer zu dieses Wort verwenden. Vengeance is the Lord's. Und also die Rache ist mein, spricht der Herr. Not mine. Vengeance is the Lord. Ist ja nicht mein Ding, die Rache, die gehört dem Herrn. God gives grace to the humble. Gott gibt den Demütigen Gnade. And constantly avenging or confronting circumstances with a rhema from God. Und immer wieder Situationen mit dem Wort Gottes zu begegnen. Now this rhema is what God speaks to us. Dieses Rhema ist das, was Gott zu uns spricht. In the moment. In dem Moment. What we also speak forth in the moment. Aber es ist auch das, was wir in dem Moment dann aussprechen. Right, it goes along with prophecy. Es geht also Hand in Hand mit Prophetie. A prophet is someone who speaks forth the mind of God in the moment. Ein Prophet ist jemand, der die Gedanken Gottes in diesem Moment ausspricht. They got it from God. Sie bekamen es von Gott. And they spoke it forth. Und sie sprachen es auch aus. And that's what we need to do. Und das ist auch das, was wir brauchen. Lord, how do I answer this right now? Herr, wie antworte ich dem jetzt hier? Whoa. What did I just hear? Oh, Moment, what did was habe ich jetzt da gehört? Was habe ich da gerade gesehen? Lord Jesus, wisdom from above. Herr Jesus, ich brauche Weisheit von oben. Wisdom. Weisheit. And as God speaks to me his word, und während Gott zu mir sein Wort spricht, lasse ich sein Wort auch wieder aus. Und wenn fünf von uns das tun, dann werden 100 Dämonen verscheucht. Und wenn 100 von uns das tun, dann sind 10.000 Dämonen bereits auf der Flucht. Und wie ist es, wenn es 300 machen? Oder 500? What will happen to this darkness that covers the country? Was passiert mit dieser Dunkelheit, die die Erde und dieses there. Land bedeckt? Und sie ist da. Because when you fly from America to Europe. Denn wenn du von Europa nach Europa von Amerika nach Europa fliegst. People have told me that it's exactly true. Und das haben mir schon einige gesagt, dass es wirklich wahr ist. You cross through spiritual borders. Man durchbricht geistliche Grenzen. And you can feel it. Und man kann es spüren. And you can see it in the people. Und man kann es auch sehen in den Menschen. So, Eric's gonna come up and share about his time in California. Eric möchte ein bisschen was erzählen über seine Zeit, die er in Kalifornien verbracht hat. He was sharing some of the stuff the church called Rock Harbor is doing. Und auch einige der Dinge, die Rock Harbor, diese Gemeinde dort and macht. It's just stuff that I wanna do. Und sind Dinge, die ich auch gern tun würde. And we are doing. Und wir auch schon tun. But remember, what five people do when they go to minister to prostitutes. Was fünf Menschen tun, wenn sie den Prostituierten versus dienen. What 100 can do. Im Gegensatz dazu, was 100 tun. What 100 bewirken can könnten. Do is not 20 times more than what five can do. Was 100 machen, ist nicht das 20-fache, als was fünf bewirken. What 100 can do is far more than 20 times what five can do. 100 bewirken viel mehr als das 20-fache von 5 Menschen. Principle of synergism. Das ist das Prinzip der Synergie. It's not 1 plus 1 equals 2, but 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 ist nicht 2, sondern 3. So, Eric, come on up and share with us. He was there 5 weeks. Eric war 5 Wochen drüben. He got to see his son. Und da hat auch gelegen, seinen Sohn zu sehen. Yeah, just pour your heart out. Thank you. Ja, es ist eigentlich eine ganz natürliche Frage für mich, ob ihr das überhaupt hören wollt, ja. Was, A big question for me is if you want to hear this. Weil es nicht natürlich ist. Because it's not natural. Wenn der Pastor Rob sagt, sprich über Rock Harbor. Because if Pastor Rob says, say something about Rock Harbor. Weil vor 10 Jahren war ich zum Beispiel in einer Gemeinde Willow Creek, wo die Beate auch war. 10 years I visited Willow Creek, where Beate also was. Und ich war sehr beeindruckt. And I was very impressed. Und habe gedacht, ich bringe das in die Gemeinde, thought, wo ich damals war. This is something I want to take back home to my church, where I was. Und war dann auf einer Willow Creek Konferenz. And I also went to a Willow Creek conference. Und ihm gesagt, tu nur eines nicht, wenn du zurückgehst. Erwähne nicht das Wort Willow Creek. And the people who were there said, just please don't do one thing when you come back home to your home church. Don't mention Willow Denn Creek. Dann gehen die Rollläden hoch und es werden alle zumachen. Because then the shutters just go down and people won't listen. Denn die Gemeinde will ja nicht so werden wie eine andere Gemeinde. Because the church does not want to become what the other church already is. Darum habe ich gefragt, wollt ihr das hören? Weil that's why I asked, do you really want to hear this? Es ist nämlich ein göttliches Prinzip dahinter. Because there is a spiritual principle behind this. Hinter diesen verschiedenen Gemeinden. Behind these different churches. Und Willow Creek hat sich gesagt, wir wollen den Menschen in unserer Umgebung. Paulus hat gesagt, ich werde den Griechen ein Griechen, den Juden ein Juden, um einige zu gewinnen. Paul zu said, gewinnen. I'm going to be a Jew to the Jews and a heathen to the heathens, because I want to save some. Und diese Gemeinden machen was richtig. And these churches are doing it the right way. Ich war in 3 verschiedenen und jeder hat Tausende von Gemeindemitgliedern. I was in 3 different churches and each one of them has thousands of members. Und ich möchte mal einfach hier sagen, es wäre unverantwortlich, nicht in diese Gemeinden zu gehen und zu schauen, was machen die. And I'd say it's actually irresponsible not to go there and see what are they doing. Denn was ist unser Ziel? Because the question is, what is our goal? Der größtmögliche Segen zu sein und möglichst viele Menschen einfach zu gewinnen. And the goal is to be the most possible blessing and to win as many people as possible. Und darum denke ich mal, ich war in drei verschiedenen Gemeinden. Die eine war Rock Harbor. So I was in three different churches. One of them was Rock Harbor. Saddleback. Then I went to Saddleback Church. Saddleback Church. Gemeinde von Rick Warren. The Church of Rick Warren. Hat irgendwer das Buch Kirche mit Vision gelesen? Somebody read Purpose Driven Life Church. Yeah. Kirche mit Vision. Er hat geschrieben Leben mit Vision und Kirche mit Vision. So he wrote two books: Church, Purpose Driven Church, yeah, and Purpose Driven Life. Das würde ich echt jedem ans Herz legen, das zu lesen. And, please read that. Both. Und ich war schon vorher in der Gemeinde und zum Beispiel mein Hauptaugenmerk war natürlich auf der Musik. And my eyes were mostly on the music. Und er schreibt in dem Buch und sagt, die Art, die Musik, mit der du am liebsten Gott anbetest. And he says, the music that you like the best to worship God. Sagt mehr über deinen Musikgeschmack aus als über Gottes Musikgeschmack. Says more about your taste of music than God's taste of music. Denn du kannst Gott mit der und der und der Musik, wenn du sie von Herzen ist, anbeten. Because you can praise God with this and this and this kind of music. Und es hat mir gut gefallen in dieser Gemeinde dort. And I really liked it in that church there. Weil in der großen Church Hall, wo tausende Leute reingehen. In Saddleback, in the big audience where there were thousands of people. Da war so traditionelle Worship Music. It was a more traditional worship style. Und dann gab es verschiedene andere kleinere Gebäude, wo Rock war und Gospel. But there were also a little side buildings where there was more Gospel and more Rock Music. Und ich bin mal in den Rock hineingegangen. And once I went to the rock worship. Und meine Mutter hört nicht mehr so gut. And my mother doesn't hear that well anymore. Aber es war ja einfach zu laut. But it was too loud for her. Und wenn man reingeht, dann gibt es so einen kleinen Behälter mit Ohrstöpseln. And if you go in, there's a little basket there with earplugs. Und man hört sich definitiv nicht singen, wenn man versucht mitzusingen. And you definitely don't hear yourself if you sing. Und der Sänger, die waren echt interessant. That was interesting. Und nachdem der Worship vorbei ist, kommt die Leinwand runter. And when the worship is over, then the screen comes down. Und alle hören die gleiche Predigt. But everybody hears the same message. Und in dem anderen Gebäude war einfach Gospel mit einem großen Chor. And in the other building there was just a big choir. It was Gospel. Und er sagt, die Art von Musik, die du spielst in einer Gemeinde, das wird auch diese Art von Leuten anziehen. And he says the music you play in a church is gonna attract the people. Und or that certain type of people. And that's the question. Ich kann nicht alle ansprechen. I can't reach everybody. Aber zum Beispiel oben ist ein Kaffeehaus. But for example, they have a cafe. Und das ganze Café ist voll und die Predigt wird auch dort übertragen. Kannst einfach Kaffee trinken und die Predigt anhören. But the coffee house is full with people, but you can also listen to the message there. Und wenn du über den Campus gehst, dann kommt aus den Lautsprechern immer die Predigt. Du hörst sie garantiert, egal wo du bist. Across the campus, there are speakers all over the place, and you can hear the message all over. Und die Predigt war super. And the message was great. Und ja, und ich bin dann nochmal in die hatten immer zwei Gottesdienste, also sechs. They had always a two services, so six altogether. Und ich habe gedacht, ich höre mir diese Hardrock-Abteilung mal von vorne an, weil ich kam zu spät. And I came a little too late, so I thought I'm gonna just stick with the hard rock. Und wenn es vielleicht auch für mich ein bisschen zu hart ist, hat mich gesegnet. And it was a little too hard for me, but I was blessed. Denn er hat dazwischen Dinge gesagt und wir gebetet hat und es geht darum, ob es gesalbt ist. Because he said things in between and he prayed and the main thing is that it's just from God, anointed. Die andere Gemeinde, wo ich war, war die Mariners. The other church I visited was the Mariners Church. Das ist eigentlich die Muttergemeinde von der Rock Harbor. That's actually the mother church of Rock Harbor. Die ist aus der entstanden. Rock Harbor comes out of Mariners. Und wenn ich jetzt drüben wohnen würde mit Familie, and if I were living over there with a family, würde kein Weg an dieser Gemeinde vorbeiführen. There would be no way to, yeah, no way past this church. Ich denke mal, ob ich jetzt Christ werde oder nicht, ich müsste dorthin gehen. If I were a Christian or not, I just would have to go there. Wenn du hingehst, ist eine riesige Wiese, mal eine sehr gepflegte. If you go in, if you could get there, there's just a huge lawn. It's very nice. Und da liegen zig Bälle in verschiedenen Farben und Größen. And there are balls in all kinds of sizes and colors. Und die Kinder rollen sich über Bälle, schmeißen Bälle, ziehen Bälle. And the kids are just in between the balls, throwing them and jumping on them. Es gibt Wasserrutschen. And there are water slides. Die sie aufgebaut haben. Und ein wunderschöner Kinderspielplatz mit Kletterdingen. And there's a beautiful playground for kids and climbing. Und wirklich schön. Und wir haben ein eigenes Gebäude für die Kinder. And they also have their own building only for kids. Und total hell. And it's very bright inside. Schöner blauer Teppich. And beautiful blue carpet. Sehr professionell. Man geht rein und gleich einmal wird man begrüßen. Es ist eine Frau mit ihrem Computer da. And it's very professional. There's a lady there with her computer. Und man sagt den Namen vom Kind. And you say the name of the child. Sie klopft es rein. Es wird gleich ausgedruckt. And she punches it in. Und dann pickt man es ihm daher. She prints out a label and it's stuck to the kid's chest. Und wenn er reingezeigt, geht er, hi Kevin, you'd like to play table tennis oder? Und dann wird er halt so gefragt, was willst du gern machen? Möchtest du gern Tischtennis spielen? Und das sind Leute, Wutzler, Tischtennis. And they're also this Fußball. Und die machen ganz, also es ist für Familien super. Und egal wo man hingeht, es ist Kaffee, gibt's. And it's wonderful for families. Everywhere you go, there are coffee machines. Und ja, und der Saal war wirklich schön. Also optisch hat mir das Ganze am besten gefallen. So, from an optical point of view, that was really the nicest church. Worship war grausig. The worship was a catastrophe. Wirklich, sie haben Lieder gespielt, die wir hier spielen. Ich konnte nicht mitsingen. But they played the same songs as we sing, das but hat, I just wirklich couldn't. I just couldn't sing along. It hurt. Und das hat meine Mutter auch. Sie hat gesagt, das geht and nicht. My mom also said that's just terrible. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es war immer so ein komischer Rhythmus. Man konnte nicht mitsingen. I don't know what they did, but they were somehow out of rhythm or aber tune. Aber die Predigt war sehr gut. But the message was very good. Und es bringt, ich glaube, wenn die Predigt wirklich dich anspricht, das ist entscheidend. If the message is the part that really touches you, that's the most important thing. Und ich war dann eben 6-mal, glaube ich, in der Rock Harbor Church. And I think then I visited 6 times Rock Harbor. Das ist eigentlich eine Lagerhalle. It's actually a storage building. Und es ist halt sehr dunkel drinnen, es gibt kein Licht. Very dark inside, there's no light. Und ich bin immer zu den Worship-Proben früher gekommen. And I always come a little early and also was with when the practicing of the bands. Und ich bin reingegangen und mein Herz ist aufgegangen. And my heart just opened. Also den Sound kann man nicht beschreiben. That sound is indescribable. Ja, das kann man nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ich glaube diese Anlage hat ein paar Millionen Dollar gekostet. I think that system must have cost a couple million dollars. Lange getüftelt, dass es so klingt, wie es klingt. And I think they worked a lot to make it sound the way it does. Und es war faszinierend, weil Pastor Rob über Zahlen gesprochen hat. And it was fascinating because Pastor Rob mentioned numbers. Denn ich war 6-mal dort und jedes Mal hat eine andere Band gespielt. I was there 6 times and every time there was a different band playing. Und jeder Musiker war einfach super. And every musician was just great. Also das ist einfach ein irres Potenzial da, um zu segnen, wenn viele Leute da and sind. And was just such a potential there to be a blessing if there are many people together. Und es gehen halt Jugendliche hin. There are mostly young people there. Vielleicht wegen der Musik. Maybe because of the music. Denn es war laut. Because it was loud. Man konnte sich aber noch singen hören. But you could hear yourself sing. Aber es war wirklich ganz besonders. Der Schwerpunkt war sicher auf diesem Worship-Gesangspart. It was very special, and I think the emphasis was definitely on the worship part. Ja, das kann man auch schwer beschreiben. Es waren ein paar Lieder einfach immer nur mit Gitarre ganz allein, der Worship-Leiter. It's hard to describe. Some songs were just led by one guitar. Dann kam die Band rein ein bisschen. And then the band came in a little bit. Und dann hat sich's gesteigert, je wie irgendwie. There was like a crescendo. Der Geist es geleitet hat. Just you had the feeling that the Holy Spirit leads this worship. Und very sensitive. Ja, und es ist auch einmal war kein Sprecher da, und es ist einfach eine Leinwand runtergekommen. And once there was no speaker for that evening and just the screen lowered. Man hat ihn über die Leinwand gehört und das stört einen eigentlich überhaupt and nicht. And you could see it per video, but that didn't matter at all actually. Weil die Botschaft wirklich super war. Because the message was so great. Und diese Gemeinde, ich habe gedacht, die ist so gesegnet. And that church, I just thought this church is so blessed. Und ich glaube, weil die besonders ausgießt. Das ist ihr Dienen ist einfach ihr Motto. And I think that's because their motto is to serve. Und ich glaube, dass Gott das wirklich ehrt. And I think that God honors that. Und sie haben diese Go-Campaign. They had this Go-Campaign. Und sie dienen in 12 verschiedenen. Haben sich 12 verschiedene Projekte zum Ziel gesetzt, um der Umgebung und in der ganzen Welt zu dienen. And they thought up 12 different projects to serve their surroundings, the community and just the world. Sie bauen Häuser für Menschen in Mexiko, die for example, they're building houses in Mexico for people who don't have a home. Und irgendwann kam dann auf die, wir bauen die selber und wir bauen die hier und führen sie dann runter. And then somebody had an idea, well, let's just build the houses here and take them down there. Und so bauen die Gemeindeglieder Häuser. And so the people of the church, the members, they built houses. Ein Projekt war Brunnengraben. Sie wollen One 6 Brunnen in Afrika to dig graben. Wells. I think 6 wells are being dug in Africa. Und bei jedem Gottesdienst wurde eben dieses ein Projekt vorgestellt. And each church service they introduced one of these projects. Was mich besonders berührt hat, war eben, dass sie gesagt haben, sie ein Dienst ist für, man glaubt es kaum. And one thing that really touched me was hard to believe, but it's true. Dass in Indien junge Mädchen entführt werden und dann zur Prostitution gezwungen werden. In India, young girls are kidnapped and forced into to be prostitutes. Und ihr Ziel ist halt, diese Organisationen zu unterstützen und wirklich viel, viel Geld zu sammeln, Hunderttausende von Dollar. Mhm. Denen zu helfen, um denen zu helfen. Was habe ich gesagt? And they really want to was habe ich gesagt? Fundraise a lot of money for these Das wollen sie nicht unterstützen. So, they do not want to support the kidnappers. They want to support the organizations who help these girls. Ja, und die sind einfach dauernd am überlegen, wie können wir einfach am bestmöglichen dienen. And so they're always thinking about what's the best way that we could serve other people. Und die Botschaften sind sehr klar. And the messages are just very sharp, very clear. Und als ich kam, ging es ums Geld eigentlich. And was? Ums Geld ging's. And it was about the money also. Und in dem Bereich Amerikas, glaube ich, sind die Leute sehr fixiert aufs Geld machen. And I think especially in that part of the US, the people are very into money. Und sie sagen, mach viel Geld und dann gib viel Geld. And they say, yeah, make a lot of money and give a lot of money. Aber das Prinzip ist, glaube ich, dass sie überlegt haben, wie können wir möglichst viele Menschen erreichen. But the principle is, how can we reach as many people as possible? Und das segnet mich sehr, dass Pastor Rob genauso denkt. And that really blesses me that Pastor Rob has the same vision. Denn es wäre dumm, das Rad neu zu erfinden. Because oder it would be stupid to invent the wheel totally new. Und so ist es das Beste, was man machen kann, einfach zu schauen, wo segnet Gott und was können wir lernen. The best thing is to do, where does God bless the most and what can we learn from it? Und ja, wir sind super unterwegs. Es ist, I think we're on a good path. I was so happy when I heard Eric was back. Ja, ich war so froh, wie ich gehört habe, dass der Eric wieder da ist. Yeah, so let's turn to Revelation 19. Blättern wir in Offenbarung, Kapitel 19. As Flirty was talking last night, und so wieder Flirty gestern gesagt hat, a verse that I really love, ein Vers, den ich sehr lieb habe, was quoted by him. Und der wurde von ihm zitiert. Revelations 19. Offenbarung 19. Let's start with verse 6. Und beginnen wir in Vers 6. Then I heard something like the voice of a great multitude and like the sound of many waters. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser. And like the sound of mighty pearls of thunder. Und wie eine Stimme starken Donners. Halleluja. Halleluja. For the Lord our God, the Almighty reigns. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Let us rejoice and be glad. Lasst uns freuen und fröhlich sein. And give the glory to him. Und ihm die Ehre geben. For the marriage of the Lamb has come. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. And the bride has made herself ready. Und seine Braut hat sich bereitet. It's us. Und das sind wir. We are that bride. Wir sind diese Braut. It was given to her to clothe herself in fine linen. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem reinen Leinen. Bright and clean. Das rein und schön. For the linen, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. We can define those righteous acts as, oder gerechte Werke, und wir können diese gerechten Werke definieren als anything we do, alles, was wir tun, for someone else, um eines anderen willen, out of love for God. Oder aus einer Liebe zu Gott heraus. That's it. Das ist es. And it is given for us to clothe ourselves. Es ist uns in die Hand gegeben, uns zu kleiden. To be made ready. Um bereit gemacht zu werden. To step out in faith. Im Glauben einfach einen Schritt vorwärts zu machen. Using the word. Das Wort verwenden. And to be confessing a future. Und eine Zukunft zu bekunden. That serves people. Die anderen Menschen dient. And to believe that we can do the impossible. Und zu glauben, dass wir das Unmögliche tun können. The impossible. Das Unmögliche. We're already doing the impossible. Wir tun es ja jetzt schon. We already have the largest private kindergarten in the country. Wir haben ja jetzt schon den größten Privatkindergarten im Land. We already have our own school for kids. Und haben unsere eigene Schule für Kinder. We already have one of the largest churches in the city. Wir haben ja schon jetzt eine der größten Gemeinden in der Stadt. Moving, wenn Gott tut schon etwas. Unless we're blind. Es sei denn, wir sind blind. Unless we have our own ideas of what, you know. What we want. Es sei denn, wir sind blind und haben einfach unsere eigenen Vorstellungen von dem, was wir wollen. And we should be using the sword. Und wir sollten dabei das Schwert verwenden. To speak forth a future. Um eine Zukunft auszusprechen. And not just settle for something. Und sich nicht mit etwas zufrieden zu geben. And not be apathetic. Und nicht so apathisch zu sein. Remember, one of the three characteristics. Of a negative person. Erinnert euch, also drei dieser Merkmale einer negativen Person waren, dass sie auch apathisch ist. How would you define being apathetic? What's apathetic? Wie würde man das dann definieren? What? Alles wurscht. It's good enough. I don't care. It's all right. Yeah. Now, I'll give you two illustrations of. Ich möchte euch zwei Beispiele oder zwei Illustrationen dazu geben. We were told that if we go to this mountain in America. Uns wurde gesagt, dass wenn wir an diesen Berg in die USA gehen. It was the Delaware Water Gap. The Delaware Water Gap. Das Delaware Wasser. Also. We were told if we went up this path, we went up this stream. Und uns wurde gesagt, wenn ihr da den Fluss entlang geht oder den Flusslauf, come to this waterfall, dann kommt ihr dort zu diesem Wasserfall. You can slide down right into a nice basin of water. Und ihr könnt dort runterrutschen und da unten ist ein wunderschöner Wasserpool. So we walked and we walked and we walked. Und so sind wir gegangen und gegangen. And finally, there it is. Und schließlich standen wir davor. So I sat on it. Und so habe ich mich also draufgesetzt. And I went down. Und bin da runtergerutscht. Into the little water. In diesen kleinen Pool hinein. I thought, that's it. Und ich habe gesagt, das war's. And my friend said, I don't believe this is it. Und meine Freunde haben gesagt, ich glaube nicht, dass das ist. Yeah, but we've been walking for so long already. Und ich habe gesagt, aber wir gehen jetzt schon so lange. Said, well, we keep walking. Naja, aber wir sollten, glaube ich, weitergehen. And we kept walking. Und so sind wir weitergegangen. And we kept walking. Und weiter. And walking. Und noch weiter. And finally there it was, this huge slide, like. Und endlich waren wir dort, diese riesige natürliche Wasserrutsche. Then I went to a Yes concert. You know the Yes, this amazing band from the 70s. Und dann bin ich zu einem Konzert gegangen. Yes hat gespielt. And we're sitting in Rockefeller Stadium with about 50,000 people. Und wir sind in diesem Rockefeller Stadion gesessen mit 50,000 anderen Zuschauern. The whole stadium was packed and the whole field was packed. Das müsste eigentlich mehr gewesen sein, weil das Stadion war voll und auch die Spielfläche normal. Die war auch voll und war wie die Sardinen gefüllt. About 100 meters off the stage. Und wir waren ungefähr 100 Meter von der Bühne entfernt. And my friend George said, und mein Freund George hat gesagt, I'm not happy with these seats. Ich bin jetzt nicht sehr happy mit diesen Sitzen. I said, what are you gonna do? Wieso, was willst du machen? Just gonna run. Ah, ich gehe jetzt einfach nach vorne. Jump on everybody's blankets. Was, du willst jetzt einfach auf die Decken von jedem Einzelnen draufsteigen? I'll be gone before they can hit me. Und ich habe gesagt, naja, egal, weil ich bin eh schon weg, bevor sie was sagen können. I said, what are you looking for? Ich sage, nach was hältst du Ausschau? I just believe that up front there's space somewhere. Ich glaube einfach daran, dass da vorne irgendwo noch Platz ist. I said, what if there's not? Und ich habe gesagt, was ist, wenn da vorne kein Platz mehr ist? Dann nimmt jemand unseren Platz then hier. We're just gonna be running around till und dann rennen wir die ganze us. Zeit im Kreis. He says, I'll take a chance. Und ich habe gesagt, naja, ich lasse es drauf I ankommen. Said, I'm not taking a chance. Ich habe gesagt, ich lasse es nicht drauf ankommen. My other friend said, I'll take a chance. Und der andere sagt, oh ja, ich auch. To be in front at the Yes concert, also, I'll take a chance. Also die Chance, ganz vorne zu sein beim Yes-Konzert, das Risiko gehe ich ein. Right. Und ich habe gesagt, nein, ich bin glücklich my hier. Said, I'll take a chance. Und der Wirt hat gesagt, nein, ich mache das auch. I'm not taking a chance. My other friend said, four said, I'm taking a chance. Also vier andere Freunde haben gesagt, also wir gehen so nach they vor. Said, Rob, you can stay here and we're going. Und sie haben gesagt, Rob, du kannst ja da bleiben, aber wir gehen I said, jetzt. Well, I'm going. Und dann habe ich gesagt, na gut, da gehe ich auch mit. And we just said, ready? Und die haben einfach gesagt, auf die Plätze, set, fertig, go. Los. And we ran. Und da sind wir nach vorne gerannt. Running. People are throwing beer bottles at us. Die Leute haben uns geschmissen mit Bierflaschen. And you see five guys just running, running, and we're just running toward the stage, running. And we're like, yeah, yeah, la, la, la. People are screaming at us. And we're just running and running and running. And finally one friend says, over here! Und schließlich hat einer gesagt, hier drüben. And we all came like, und dann sind wir alle da reingelandet. We're right in front. Wir waren ganz vorne. So unglaublich. This is just 17-year-old kids. Das sind einfach nur 17-jährige, wir waren 17-jährige motivated Burschen. By this desire to see yes, motiviert like von diesem Verlangen, yes zu sehen, und zwar direkt vor der Bühne. But how about us? Aber wie geht's uns? In just a very short time, we're going to stand face to face with Jesus Christ, who suffered the most ferocious death on a cross for us. Erst in nur kurzer Zeit werden wir Auge in Auge vor Jesus Christus stehen, der den furchtbarsten Tod erlitten hat, und zwar nur um unseres Willen. Und wir haben diese Gelegenheit, uns zu bekleiden with deeds of appreciation for him. Mit Werke der Wertschätzung für ihn. And those deeds of appreciation are deeds that serve other people who are not fortunate. Und diese Dinge der Wertschätzung sind Dinge für andere, die nicht so, die es nicht so gut haben wie wir. And we might think things are impossible. Und wir mögen vielleicht denken, dass manches unmöglich but we can ist. Speak them into reality. Aber wir können Dinge in Realität hineinsprechen. I have orphans in my heart. Ich habe Waisen in meinem I don't Herzen. Know how we're gonna do this. Ich habe keine Ahnung, wie das geschehen a church soll. In Africa in my heart. Aber auch ein Herz in Afrika, eine Gemeinde in Afrika auf dem Herzen. And we're already reaching prostitutes and und es gibt ja schon Leute aus der Gemeinde, die den Prostituierten dienen. So much that God would enable us to do. Aber es gibt so viel, wozu Gott uns befähigen könnte. But remember, five chase a hundred. Aber denk daran, fünf jagen 100, but a hundred chase a thousand, aber 100 verjagen 1000 oder 10.000. Don't despise when new people come. Verachte das nicht, wenn neue hinzukommen. You were a new person at one time. Du warst auch an irgendeinem Zeitpunkt neu. Really have an attitude toward new people. Und es gibt Leute, leider, die haben wirklich eine negative Einstellung neuen Leuten in der Gemeinde gegenüber. We don't feel welcome. Und die haben mir auch gesagt, weißt du, wir fühlen uns nicht willkommen geheißen. That's just the most sinful thing you could ever do. Und das ist das Sündigste, was du je tun kannst. To isolate people out of the blessing. Dass du jemanden hinaus isolierst aus dem Segen. Why? Because they might take your job? Warum? Weil sie vielleicht deine Aufgabe übernehmen könnten? I say it before the Lord. Hey, ich sag's vor dem Herrn. You want this job? Willst du diesen you Job hier? You can have it. Du kannst ihn haben. I will find something else to do. Ich finde mir etwas I'm anderes not zu tun. Possessing my job. Ich besitze nicht meinen I will Posten. Immediately go to work on something else. Ich gehe sofort bei etwas anderem an die Arbeit. That's true, and God will hold me to this. Und das ist wahr, und Gott kann mich someone dafür. Someone comes in and God says, you know what, Rob, you move over here and let that person do. I'll do it. Und wenn jemand kommt und sagt, Rob, mach du das da drüben, und jemand anderer wird deine Position übernehmen, dann wird das. Some people don't believe me, but it's true. Manche glauben mir vielleicht nicht, aber es ist wahr. And maybe God will do it. Und vielleicht macht das Gott auch. Why can't we make room for new people? Warum kann man nicht Platz machen für neue Leute? We can be so much more effective. Wir könnten so viel mehr effektiv in the big sein. Picture, in the big picture. Und zwar, wenn man das Bild im großen the Rahmen Titanic sieht. Has gone down. Ich meine, die Titanic ist gesunken. We have a little rowboat to pick people up. Und wir haben so ein kleines Rettungsboot, ein Ruderboot, um Leute einzusammeln. There's not 700 people in the water. Und es sind aber nicht 700 Leute, die im there's Wasser schwimmen. 5 billion. Es sind da 5 Milliarden. What is the problem with having a bigger lifeboat? Und wo ist das Problem, ein größeres Rettungsboot zu bauen? What is the problem? Wo ist das Problem dabei? We need to think. We need to think bigger. Und wir müssen uns angewöhnen, größer zu denken. We need to get past this thing that I'm just into it for pride's sake. Und dass wir da nicht einfach nur drinstecken um unseres eigenen Stolzes willen. It's not the issue. Und darum geht's ja gar nicht. The issue is we are about to face Christ. Die Sache ist die, dass wir eines Tages vor Christus stehen and werden. There are so many people who are either lost. Und es gibt so viele Menschen, die entweder verloren sind or are don't have the wisdom for their purpose oder nicht die Weisheit besitzen für ihren don't have something to connect into die haben nichts wo sie sich einbringen können anschließen können we need to prepare ourselves to meet Christ wir müssen uns darauf vorbereiten vor Christus zu stehen and those in our righteousness und unsere Gerechtigkeit that we wear, die wir tragen dieses Kleid sind die Dinge, die wir getan haben aus Liebe zu Gott. This is 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Und das ist 2. Korinther 5, 14. For the love of Christ Also für die, aus der Liebe Christi. And that's the love of God in me and the love of God and the love for God. Und das ist die Liebe Gottes in mir und die Liebe, die ich right? zu Gott habe. My love for God constrains me. Die Liebe Gottes dringt uns. His love for me and my love for him. Seine Liebe für mich und meine Liebe zu ihm. It controls me. Ist etwas, was mich kontrolliert. And people and Paul said, people say I'm crazy. Und die Menschen mögen sagen, ich bin verrückt. Call me crazy. Kannst mich ruhig verrückt nennen. I'm controlled by a love for God. Ich werde kontrolliert von der Liebe zu Gott. And if one died for all, und wenn einer für alle gestorben then ist, all are dead. Dann sind alle tot. And he says, and we should now live our lives for others. Und er sagt, wir sollten nun unser Leben für andere leben. Not for ourselves. Und nicht mehr für uns selbst. Now, I'll just close. Picture yourself in heaven. Stellt euch vor, wie ihr im Himmel steht. And you're there. Und ihr seid da. With this beautiful white garment. Mit diesem wunderbaren weißen Gewand. And you're just walking around with this wonderful white garment. Und du gehst einfach da herumspazieren mit diesem wunderbaren But weißen it's not, Gewand. It has nothing to do with like you just kind of threw one on, you know? Aber es ist eher so, dass du einfach irgendeins übergezogen hast. So you just kind of threw one on. Du hast keins gehabt, das hast du dir einfach irgendeins genommen. And you're kind of walking around like, yeah, I got a white garment too. Und du gehst herum und sagst, ja, ich habe auch so ein weißes Gewand. But your garment has nothing to do with helping anybody. Aber dein Gewand hat nichts damit zu tun, was du für andere getan hast. It's just the white garment of self-centeredness. Das ist einfach nur so ein weißes Gewand der Selbstzentriertheit. But the white garments that people will wear, aber diese Gewänder, die die anderen anhaben werden, are going to speak of how they laid their life down for others. Werden davon sprechen, wie sehr sie ihr Leben für andere hingelegt haben. So when you see Richard Wurmbrand, also wenn ihr dann den Richard Wurmbrand seht, when you see these people, und diese anderen Menschen, who we really know gave their lives, die wir, wo wir wissen, dass sie wirklich ihr Leben hingegeben when Jesus haben, is on the throne with his unbelievably white garment of Revelations 1, und wenn Jesus da auf seinem Thron sitzt mit seinem unglaublich strahlenden Gewand aus that Offenbarung white garment 1, speaks of everything he did for all of us. Und dieses weiße Gewand davon spricht, was er für uns alle getan There's hat, no one above him, und es gibt niemanden, der über ihm ist, because he gave his life for all of us. Weil er sein Leben gegeben hat für jeden von uns. His garment touched every single life in all of history. Sein Gewand hat jedes einzelne Leben in der ganzen Geschichte berührt. Ours are not gonna. Ours won't. Also unsere werden das nicht tun. But ours can touch at least people in our generation. Aber unsere können zumindest die Leute berühren, die in unserer Generation leben. Whatever we're wearing, was immer wir auch tragen, represents who we touched. Stellt das dar, wen wir berührt haben. And if we're wearing it, und wenn wir es tragen, we don't have to be ashamed, dann müssen wir uns nicht schämen. Because people will walk up and say, thank you so much. Weil Menschen dann auf uns zukommen und sagen, danke so sehr. Gosh, I love that garment. Weißt du, ich liebe dein Kleid. Yeah, it just fits you. Es steht dir wirklich super. You know why? Weißt du warum? Because you touched my life. Weil du mein Leben thank berührt you. Hast. Danke dafür. Touch my life. I don't want to build. I don't want to. You know, glory goes to the Lord. But also, die Ehre gehörte dem Herrn. If you hadn't come in my life, aber wenn du nicht in mein Leben getreten wärst, ich wüsste nicht, I wo ich wäre. Be wearing this. Ich würde das hier tragen. See, if you didn't do that, I wouldn't have this. Wenn du das nicht getan hättest, hätte ich das jetzt nicht. And an. I have this because I help them. Und ich habe das hier an, weil ich diesen and da geholfen habe. They're pointing over to me, and I'm pointing over to you. Und er zeigt auf mich, und ich zeige auf you're dich. Pointing over to him. Und du zeigst auf ihn da and drüben. They're pointing over to him. Und so geht and das it's fort. Just this, it's this incredible oneness that we all served each other. Das ist einfach diese unglaubliche Einheit, die entsteht, weil jeder dem anderen gedient hat. Now, could you imagine people like Ceausescu and all these people who were dictators? Könnt ihr euch vorstellen, wie das mit Leuten wie dem Ceausescu war oder anderen Diktatoren? And if they're in hell today. Und wenn sie in der Hölle sind, the loneliness that they're experiencing. Einfach die Einsamkeit, die sie dann erleben. Or when a dictator like that is alive. Oder wenn ein solcher Diktator noch am Leben ist. What fun is it? Was für einen Spaß macht das? He has all these Securitate to protect him. Er hat seine ganze Geheimpolizei um sich, um ihn zu schützen. He glories in himself. Und er hat Ehre oder Herrlichkeit in sich selbst. Look who I am. Schaut mal, wer ich bin. You're nobody. You're a nobody. Du bist aber ein Niemand. Because you don't affect our lives. Denn du hast überhaupt keinen Bezug zu unserem Leben. In yourself. Du freust dich nur über dich selbst. But in eternity it's the other way. Aber in der Ewigkeit wird es andersrum sein, und im Himmel. The garments that we wear, die Kleider, die wir tragen, represent the people that we served. Stellen die dar, denen wir gedient haben. Now we can pray Jetzt können wir dafür beten, um gesegnet zu werden. God bless me that I can bless. Gott segne mich, damit ich ein Segen sein kann. God, in the next 300 people that come to our church. Gott, bei den nächsten 300 Leuten, die zur Gemeinde dazukommen. Send 4 millionaires. Bitte schick, lass 4 Millionäre darunter sein. Bless us so we can bless. Also segne uns wirklich, damit wir ein Segen sein können. Wisdom, und gib uns Weisheit, how we can serve, wie wir dienen können, how we can get into the government, wie wir also in die Regierung hineinkommen, how we can be a blessing in every direction that we go. Und wie wir ein Segen sein können, egal in welche Richtung wir uns auch bewegen. And we have to speak this forth. Und wir müssen das aussprechen. We have to say it. Und ja, wirklich verbal werden lassen. Unsere Vision ist das, was wir sagen. Nicht das, was wir glauben. Let's speak it. Sondern wir müssen es aussprechen. Dann nehmen wir das Schwert und sprechen einen Segen aus. Erinnert Lindsay, the singer? Erinnert euch an Lindsay? She's the blonde-haired opera singer from America. Also diese blonde Opernsängerin aus den USA. She was in our church a couple years ago. Vor ein paar Jahren war sie bei uns in der Gemeinde. And she said, spoke to me something for this church. Und sie hat gesagt, Gott hat mir etwas für diese Gemeinde gegeben. And the other day, vor ein paar Tagen, I said, Lord, speak to me. Da habe ich gesagt, Herr, sprich zu mir. And I flipped open my Bible. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen. I thought, Ezekiel. Und ich habe mir gedacht, Ezekiel. There's nothing in Ezekiel. In Ezekiel ist nichts drin. Except doors and gates and everything else. Tore und Türen und I said, oh, I turned here by faith. There's got to be something. Ich sag, okay, ich habe das jetzt im Glauben aufgeschlagen. Irgendwas muss hier sein. And I turned exactly to the verse. Und ich habe genau den Vers aufgeschlagen. That Lindsay gave 2.5 years ago. Den Lindsay eben ausgesprochen hat vor 2.5 Jahren. This, that God told me. Und sie hat Folgendes gesagt, dass Gott zu ihr gesagt hat. It's verse 26, Ezekiel 34. 34, 26. I will make them and ich will the places sie around. Und alles, was um meinen Hügel her ist, my hill, a blessing. Ein Segen, segnen. And I will cause showers to come down in their season. Und auf sie regnen lassen zur rechten Zeit. And they will be showers of blessing. Das sollen gnädige Regen sein. That's been my confession. Und das ist mein Bekenntnis. God, send the showers of blessing. Herr, lass diese Regen des Segens kommen. Not that we would consume them, nicht, dass wir sie verbrauchen, but that we would use them to bless. Sondern dass wir sie verwenden, um weiter ein Segen zu sein. And things that we can't do naturally, we would speak it forth. Und dass die Dinge, die wir nicht auf natürliche Weise tun können, dass wir sie aussprechen. We'd say, Lord, send us here. I don't know how. Wir sagen, Herr, schicke uns dorthin. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll. Lord, send us here. Oder dorthin. Open up a door in mach Africa. Bitte deine Tür open in Afrika here, auf. Please. Send people who have resources. Schick Leute, die Mittel zur Verfügung haben. We want to be a blessing. Wir möchten gerne ein Segen sein. But we can't be a blessing if we're not a blessed people. Aber wir können kein Segen für andere sein, wenn wir selbst nicht gesegnet sind. Give us the wisdom. Also gib uns die Weisheit, to believe and speak, um zu glauben und auszusprechen. And let the blessing start in my soul. Und lass den Segen in meinem Herzen beginnen. In my heart, in meinem my soul, in meinem Herzen, in meiner Seele, my mind, in meinen Gedanken in my strength. Und in meiner Kraft. And then, let it flow from there. Und dann lass ihn bitte von da ausfließen. I want to be spiritually healthy, ich möchte geistlich gesund sein. Number one. Erstens. And then I want to be blessed materially so we can bless people. Und zweitens möchte ich auch materiell gesegnet sein, damit wir Leute segnen können. And we can be blessed spiritually all we want. Aber wir können geistlich gesegnet sein, so viel wir wollen. And someone from Africa calls and says, "Hey, you und jemand know, aus Afrika ruft an und sagt, we need a well. Wir brauchen einen Brunnen. We are a blessed people. Wir sind ein gesegnetes Volk hier. Und hier in Österreich. We don't have any money. Wir haben But kein Geld, aber wir sind sehr gesegnet. We'll pray for your well. Wir beten für eure Brunnen. Thank you. Danke. Thank you. Yeah, we can pray for our well too. Ja, also für unseren Brunnen können wir auch beten. I thought that you might send us a blessing, you know. Wir haben gedacht, ihr könnt uns vielleicht anders segnen. Do we get the point? Verstehen wir, worum es Christ geht? Is coming. Christus kommt. Prepare ourselves. Sich bereit machen with acts of mit der Werken der Gerechtigkeit. We can pray. If we don't have money, we can pray for people. Wenn wir kein Geld haben, können wir für Menschen beten. We can bless in many ways. Wir können auf viele Art und Weise ein Segen sein. Und wenn ich in einem Rollstuhl sitze und nicht viel machen kann, ich kann beten. Ich meine, man kann im Rollstuhl viele Dinge tun. Aber wenn du in einer Situation bist, wo du echt eingeschränkt bist, du kannst im Himmel sein und das unglaublichste Kleid haben. Und aus der ganzen Welt kommen Menschen auf dich zu, um dir die Hand zu geben. And we're looking like, how come everybody's shaking her hand? Wieso schütteln alle der dort die Hand? I was the one who was working so hard. Ich war doch der so schwer gearbeitet hat. How come everybody's shaking her hand? Wieso geht jeder zu der hin? I just gotta come and shake your hand. Ich muss einfach jetzt auch kommen und dir die Hand geben. I'm from Albania. Ich bin aus Albanien. I'm from Africa. Ich bin aus Afrika. What? Huh? Yeah, it has it in the record book that you prayed. Ja, und ich habe das in diesem Buch gesehen, dass du gebetet hast. I was in one of those prisons you prayed for. Und in einem dieser Gefängnisse, für das du gebetet hast, da war ich drin. Und du hast die ganze Zeit gebetet für dieses Gefängnis. That's why your garment is so incredible. Deswegen ist dein Kleid auch so unglaublich. What? I could have done that. Das hätte ich doch auch tun können. Well, you didn't. Aber du hast es nicht getan. I could have done that. Denkst du, ich hätte es aber auch tun können. I mean, I'm almost gray. Ich komme mir fast grau vor. I can't hardly even look at you. Ich meine, dein Kleid kann ich nicht mal anschauen. Nothing can hinder us. Nichts kann uns hindern, also we can aufhalten. Bless in many ways. Wir können auf viele Arten und Weise ein Segen sein. Let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. You know the day and the hour. Du kennst Tag und Stunde. When you will say to your son. Wenn du zu deinem Sohn sagen wirst. Go get your bride. Hol deine Braut. Lord, that day may be tonight. Herr, dieser Tag ist vielleicht heute Abend. As your word says, so wie dein Wort sagt, as we heard last night, oder so wie wir gestern gehört haben, there is nothing, es ist nichts, that needs to happen before that day, das noch passieren muss vor diesem Tag. That day will happen like a thief in the night. Dieser Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. It can happen before we're finished tonight. Es kann passieren, bevor wir hier heute Abend fertig sind. Are we ready? Sind wir bereit? Lord, if we have time, Herr, wenn wir noch Zeit haben, if we have another month, und wenn wir noch einen Monat haben, ein Jahr oder zwei, help us, Father, hilf du uns, Vater, to believe, zu glauben, what you say, zu glauben an das, was du sagst, it, und es auch zu bekennen, and to speak forth the impossible, und auszusprechen Dinge, die unmöglich sind, that we would be one in this, dass wir eine Einheit wären in dem that Ganzen, we would be one with your vision, dass wir eine Einheit sind mit deiner with Vision, your purpose, mit deinem Zweck, to seek and to save that zu suchen which is lost, und zu finden, was verloren ist. That was your purpose statement. Das war dein Ziel. And that's what should be on our hearts. Und das sollte auch in unserem Herzen sein. Father, let us be the church you want us to be all the more. Vater, lass uns bitte die Gemeinde sein, die wir sein sollten. And let us speak forth our future. Und lass uns unsere Zukunft aussprechen mit einem guten Bekenntnis. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.